SWR 2 Hörspiel. Wecker 1 an alle Streifen. Zentrale an alle. Justizvollzugsanstalt Heilbronn. Ich wiederhole. JVA Heilbronn. Meldet bewaffneten Ausbruch mit Geiselnahme. Alarmplan A3. Täter sind bewaffnet und haben einen Vollzugsbeamten als Geisel genommen. Wiederhole. Alarm nach A3. Alle Wagen sofort an ihren Einsatzort. Ende. Nervosität vor dem Vorstellungsgespräch loszuwerden, trainierte ich nachmittags nach 2 Stunden. In unserem Center. Dann machte ich mich auf den Heimweg. Wir hatten eine elektrische Uhr in unserer Tiefgarage. Kurz nach 5 erst. Ich stellte den Wagen auf dem weißen Rechteck ab, das mit der Nummer meiner Wohnung gekennzeichnet war. 14E. 14. Stock, Wohnung 5. Es waren 1,5 Zimmer in einem riesen Mietblock. Für Miete, Heizung, Telefon arbeitete ich 2 Wochen. Was ich in den restlichen 2 Wochen verdiente, ging für die Möbelrate drauf. Für Essen, Kleidung und so weiter arbeitete Helga. Wolf? Ich bin's, Schatz. Ah, Helga. Du, hör mal, bei mir dauert's heute ein bisschen länger. Ich muss nur 2 Briefe fertig machen und zur Post bringen. Na, das macht doch nichts, Schatz. Ich drehe doch erst um 8 zum Vorstellungsgespräch an. Wenn du bis 6 hier bist, können wir noch bequem zusammen essen. Aber hast du nicht vorher noch eine Verabredung? Wieso? Du siehst, ich weiß doch alles. In einer Stunde triff dich doch mit... Na, um 6 treffen wir uns. Ein neuer Mann war's. Er hat doch gefragt, ob ich dir was ausrichten kann. Und ich habe gesagt, na klar richte ich meinem Mann was aus. Er hat doch gemeint, du solltest die Verabredung vom vorigen Mal heute Abend einhalten. Um 6 heute Abend in der gleichen Beiz. Hat er seinen Namen genannt? Ich habe natürlich danach gefragt, aber der hat bloß gelacht. Der hat gemeint, du würdest schon wissen. Aber, also, keine Ahnung, Helga, wirklich nicht. Ja, also wenn nicht, dann soll ich ausrichten. Moment mal, ich habe es mal aufgeschrieben. Also... Ich soll dir ausrichten, das Vögelchen braucht ein bisschen Futter. Helgas Information schoss in meinem Kopf herum wie eine Flipperkugel. Plötzlich traf sie auf den richtigen Kontakt und die Erinnerung war da. Ihr seid hier wie die Vögel im Käfig, Joe. Die wollen auch immer raus. Und vergessen ganz, dass sie im Käfig immerhin gefüttert werden. Draußen gibt ihnen keiner was. Ja, du bist doch auch draußen, Bruderherz. Ich bin gerade arbeitslos geworden. Was schrägste Vögel wieder mal fliege, Kai. Ich war schon im Lift, da fiel mir erst ein, dass ich Helga nicht einmal einen Zettel hinterlassen hatte. Aber als der Lift an der Erdgeschossebene vorbeisank, sah ich durch die schmale Sichtscheibe Besuch für mich ins Haus kommen. Es war Borowik von der Mordkommission. Nur 2 Jahre hätte Joe noch abzusitzen gehabt. Im Coffeeshop brauchte ich nicht lange zu warten. Joe kam ganz munter mit seinem nettesten Grinsen auf mich zu, Arme ausgebreitet. Er schlug sie hinter mir zusammen wie einen Kittel. Joe, ja, Junge. Stehst du. Gut schaust du aus. Ja, setz dich. Ja. Das hält dich jung, der Karate-Katschbeiger, was? Siehst selber gut aus, Joe. Gar nicht käsig? Ah ja, ich war doch der Volleyballstar in der Anstalt. Verstehst du, die große weiße Hoffnung vom Süddeutscher Vollzug? Ja. Entschuldige, dass ich ein bisschen spät komme. Aber ich habe doch schauen müssen, ob du vielleicht unfreiwillige Begleitung mitbringst. Mhm. Du bist aber clean, hä? Borowik hat mich um Haaresbreite zu Hause verpasst. Ja, ist ja ganz schneller. Frau Wirtin, ich möchte ein großes Pilz, bitte. Ein Pilz? Ja, und dann nehmen Sie doch die feine T-Bones vom Grill. Ja, haben wir noch. Gut, und dazu zwei Backkartoffeln in Folie und ein Baguette mit Butter, bitte. Mhm, ist recht. Wie findest du denn das, Kai? Alter Katzbalger, hä? Bedrohlich. Hab bloß 2,50er dabei. Ah, mit einem zahlst und andere gibst mir. Ich hab heute noch 100 Kilometer zu fahren und bloß noch 10 Liter am Tank. So, bitte, ein Pilz. Ja, danke. Auf bessere Zeit, der Kai. Ah, Joe, wieso bist du ausgebrochen? Ha, ich hab doch gar nichts anderes mehr im Kopf, Kette, die letzte Zeit. Du hättest nur noch 2 Jahre gehabt. Weniger bei Straferlass. Ja, weißt du denn überhaupt, wie lang 2 Jahre sind? Wenn sie dich jetzt wieder einfangen, gibt's keinen Erlass und noch was dazu. Ja, und nicht wenig. Es war nämlich ein bewaffneter Ausbruch. Und zwar mit dem Bröll. Was? Jawohl. So blöd kannst nicht mal du sein. Kai, du kommst da nicht raus, wenn du nicht einen Wachtel als Geisel nimmst. Und da brauchst du halt auch noch einen Bombatsch. Oh, kommt ja mein Steak. So, das duftet aber, danke. Sieht gut aus. Willst du gar nichts? Nee. Guten Appetit. Ja, danke. Immer noch die alte Magenempfindlichkeit, hä? Also, Prell hatte eine Schusswaffe. Genau. Und wo ist er jetzt? Ich glaube Richtung Schweiz. Er hat sowas auch gedeutet. Und du? Wo willst du hin? Am liebsten wäre in Mittelamerika. Oder ich fahre sogar über den Pazifik. Bis Australien oder Neuseeland. Aber auf der Reise brauche ich gute Papiere. Und die gibt's am ehesten in Paris. Also muss ich doch erst über die Grenzen über. Wie ist denn das, Kai? Fährst du mir vielleicht nach Frankreich? Ich sah auf die Uhr. 7:00. Schon mal hatte ich wegen Joe einen Job verloren. Der Job, um den es diesmal ging, war mir sogar noch wichtiger, war sogar finanziell interessant. Er konnte tatsächlich meine ganze Zukunft verändern. Dagegen Joe, der hatte schon längst keine Zukunft mehr. Von wegen Australien. Sich selber konnte er ohnehin nicht entkommen. Das allein brachte ihn um jede Chance. Er war sein eigener schlimmster Feind. Ich kann nur eins für dich tun, Joe. Was ist denn das? Hier. Das ist die Adresse von Pierre Loret auf dem Montparnasse. Pierre Loret? Ja, ich habe 2 Mal gegen ihn gekämpft. Er ist ein feiner Sportsmann und ein guter Kumpel. Dahin schicke ich dir Geld. Und wie viel hast du denn, Kai? Wie viel? Mehr als 1000 kann ich diesmal nicht entbehren. Noch was, Joe. Das ist das Letzte, was ich dir gebe. Ich meine nicht bloß das letzte Geld, sondern dass ich von jetzt an in gar keiner Weise mehr für dich aktiv werden möchte. Geld geben oder Autos über Grenzen fahren oder Beamte anlügen oder Magenschmerzen bekommen. Es ist doch keinem was passiert beim Ausbruch. Wir haben es doch in aller Frühe gemacht. Mit dem Wachtel als Geisel sind wir zum Tor und die Torwachtel haben wir eingeschlossen. Und mit dem Privat-PKW vom Oberschließer, vom Direx, sind wir nach Ulm. Es ist gegangen wie das Brezelbacker. Pröll hat 4 Menschen ermordet. Du weißt, dass er pervers ist. Der hat Lustgefühle dabei. Ja, glaubst du mir nicht, dass nichts passiert ist? Joe, dieser Justizvollzugsbeamte, der hat auch Todesangst ausgestanden, als Pröll ihm die Pistole vorhielt. Ausgerechnet Pröll. Aber Kai, jetzt hör ich doch einmal. Mach's gut, Joe. So gut du halt kannst. Ich muss los. Von jetzt an habe ich nichts mehr mit dir zu tun. Bitte, respektier meine Entscheidung. Du schwätzt, wie wenn ich deine Braut wäre und nicht dein kleiner Bruder. Wann kann ich denn das Geld haben? In 3 Tagen, bei Pierre. Mach keinen Fehler dort, Joe. Pierre ist ein guter Kämpfer. Ich habe 2 Mal gegen ihn verloren. Also probier lieber nichts bei ihm. Horche mal. Ja, nicht, dass ihm auch so einen Bumbatsch vorhalten willst und er dich im ersten Schreck umbringt. Ja, sag mal, traust du mir eigentlich alles zu? Ich bin doch kein Beul. Vor Maiwald rückten die dunklen Fichtenkronen links und rechts bis an die Straße vor. Nebel kam auf und dämmerig wurde es sowieso. Dass ich die Katze überfuhr, war nicht meine Schuld. Hätte jedem passieren können. Das Tier saß nicht auf der Straße, sondern daneben auf der Böschung, ziemlich genau unter dem Ortseinfahrtsschild. Wer denkt schon, dass das dumme Vieh mein herankommendes Auto sieht und trotzdem quer über die Fahrbahn springt? Es holperte weich und dumpf, als mein linkes Hinterrad über sie wegrollte. Ich fuhr weiter bis zur Parkbucht. Dort schaltete ich die Warnblinkanlage ein und ging zu Fuß zurück. Es war kein Blut auf der Straße und die Katze war weg. Als ich zum Auto zurückging, merkte ich, dass ich trotz allem ruhiger wurde. Wäre die Wut auf Joe nicht gewesen, diese schmerzhafte Wut in meinem Bauch, ich hätte schon 100 Meter vor dem Ortsschild vom 4. auf den 3. Gang runtergeschaltet. Das ist nämlich sonst meine Gewohnheit. Also, das ist der. Na, Centerbär, was sagt ihr? Guten Tag. Herr Burb, ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich von meiner Weibergruppe begutachten lasse. Ich gebe sehr viel auf das Urteil der Damen. Begutachten Sie nur. Sie waren angezogen wie Studentinnen, obwohl sie übers Studieralter hinaus waren. So zwischen spöttisch und abwehrend lagen ihre Blicke. Es machte mir nichts aus. Unsere Kämpfe sind oft öffentlich. Ich hatte mich längst daran gewöhnt, dass Fremde mich anstarrten. Ein Sportler, der auf sowas empfindlich reagiert, ist arm dran. Ach, Herr Burg, Sie dürfen sich doch um Gottes Willen selbstverständlich hinsetzen. Danke sehr. Einen Drink? Sherry, Whisky, Wodka? Ach, oh, oder vielleicht ein Bier? Nein, nein, Alkohol überhaupt nicht. Leider. Leider, sagt er. Also, ich meine, Sie möchten schon. Na Gott, ein schönes, kühles Weizenbier, das ist Weizenbier. Doch einer von den größten Genüssen. Ach, und diesen Genuss versagt er sich. So ernst nimmt er wohl seinen Sport. Wieso sind Sie eigentlich ausgerechnet auf Karate gekommen, Herr Wolf? Gut, Sie mögen Sport, aber warum nicht was Friedliches wie Wasserball oder Tischtennis? Sender, das geht nicht. Das betrifft seine Intimsphäre. Wieso Intimsphäre? Ja, wieso? Das ist doch ein Vertrauensposten. Wenn ich Ihr Bodyguard sein und sogar hier in Ihrem Haus wohnen soll, dann können Sie... Das ist eine sehr schöne Einliegerwohnung. Allerdings. Ja, dann können Sie das ruhig wissen. Mein Bruder ist mal zusammengeschlagen worden, direkt neben mir, ohne dass ich wirkungsvoll eingreifen konnte. Das war der Grund. Ich bin froh, dass ich in einem Milieu lebe, wo Streitigkeiten verbal ausgetragen werden. Ach komm, Senta. Ich lasse mir das Wort nicht ausreden. Also dieser Überfall im Moorweiler drüben. Ich brauche einen Schutz hier. Schutz. Denk an den netten Beamten von der Wache. Sie brauchen einen Schutz, hat er gesagt. Als ich eine Stunde später meinen Diener machte, hatte ich den Job und war auf den nächsten Mittag zum Arbeitsantritt bestellt. So, hier ist Ihre Küche. Mit kombiniertem Kühl- und Gefrierschrank. So, der Herd. Was ist das denn hier? Da sind Sie die Grillvorrichtung. Ach so, Grill, ja. Toll. So, jetzt zeige ich Ihnen noch das Bad. So, das ist das Bad. Darf ich auch rein? Mhm, bitte, kommen Sie. Hier, mit einer Duschecke. Ja, schön. So. Soll ich die Tür wieder zumachen? Ach ja, machen Sie zu. So, da sind wir wieder im Wohnzimmer. Tja. Fernseher? Videoanlage? Sonnenwetter. So, und hier der separate Garteneingang. Ach, das ist ein schöner Garten. Selbstverständlich können Sie diesen hinteren Teil des Gartens mitbenutzen. Und wenn nach Ablauf der Probezeit Ihre Frau einzieht, kann sie gerne ein Küchenbeet anlegen. Falls Helga überhaupt Zeit zum Gärtnern bleibt, sie will ja noch ein, zwei Jahre weiterarbeiten, bevor wir an Kinder denken. Aber es ist schön. Für unsere Führung durchs Haus hatte Dr. Plüttner sich einen Bademantel übergeworfen. Als wir wieder auf die Terrasse zurückkamen, legte sie ihn ab. Ich hatte den Eindruck, sie zögerte und wusste nicht recht weiter. Tja, sonst liege ich hier oben ohne. Sie dürfen mir jetzt nicht das Gefühl geben, dass ich Sie irgendwie beeinträchtige, Frau Plüttner. Ich kann mich hier nur wohlfühlen, wenn Sie mich zum ganz selbstverständlichen Inventar rechnen. Sehr gescheit. Also ich bin zuversichtlich, dass wir gut miteinander auskommen. Tja. Trotzdem schämte sie sich irgendwie, als sie das Oberteil ihres Bikinis abnahm. Ich schaute einen Augenblick ganz offen hin. Kann nicht sagen, dass der Anblick mich besonders aufgeregt hätte. So, das habe ich nun also auch gesehen. Auf die Dauer sowieso unvermeidbar, wenn man in einem Haus zusammenlebt. Wenn es Ihnen recht ist, gucke ich mir nun anschließend mal diesen Maiwald genauer an. Tja, hier sind Ihre Schlüssel. Ja. Das Gartentor in der Garage, ja. Die vordere Haustür, Ihre Gartentür, der Keller. Okay, danke. Bis dann. Ja. Seine Lederjacke verhackte sich an der Autotür, als er ausstieg. Für einen Augenblick sah ich den Griff seiner Pistole. Ich fragte mich, wie schnell er sie wohl ziehen könnte. Im Ernstfall. Meine Kollegin, Anne Brück, Kriminalkommissarin. Tag. Zur Anstellung. So heißt bei uns die Probezeit. Tag. Ich habe auch gerade eine Probezeit angefangen, Herr Borowick, in dieser Minute. Mhm. Da kommen Sie daher und bringen mich ins Gerede. Ja, gehen wir doch in den Schatten, trinken wir was, ja? Tragen Sie immer Eisen, wenn Sie jemandem Bier anbieten? Ah. Das machen wir immer so, wenn wir hinter ausgebrochene Kieler her sind. Vor dem Wirtshaus standen Tische und Stühle unter einer Kastanie. Ich setzte mich erstmal. Mein Bruder ist doch kein Killer. Killer ist die juristisch nicht näher qualifizierte Bezeichnung für einen Menschen, der einen anderen Menschen rechtswidrig ja, ums Leben brachte. Ist schon gut, Frau. Soll ich die gut. Definition wiederholen? Bitte. Borowick. Sie wissen, dass Joe den Kassierer nicht absichtlich erschossen hat. Ja. Es war ein Unfall. Verurteilt ist Ihr Bruder aber nicht wegen Unfallflucht. Sondern wegen schwerem Raub. Schwerem. Sie wissen ganz genau, dass mein Bruder nicht wegen vollendetem, sondern bloß wegen versuchtem schwerem Raub verurteilt ist. Er hat den Versuch bekanntlich sofort abgebrochen, als der Schuss sich gelöst hatte. Wenn Sie das jetzt absichtlich in einem anderen Licht erscheinen lassen, dann kann das doch nur einen Sinn haben. Sie wollen mich einschüchtern. Hat Ihr Bruder Kontakt zu Ihnen aufgenommen? Borowick. Versteht Ihre Kollegin kein Deutsch? Aber natürlich. Also jetzt hört sie mal nicht. Ich habe ein Zeugnisverweigerungsrecht als Verwandter ersten Grades. Und von diesem Recht mache ich hiermit Gebrauch. Ihr Bruder hat den Ausbruch nicht allein gemacht. Nein, nicht allein. Ich weiß bloß, was in der Zeitung steht. Dann Sie kennen Sie Pröll? Persönlich? Nee, woher auch? Ja, das ist nun wirklich ein Killer. Er hat schon 4 Menschen erschossen. Einen wegen nur 50 Mark. Und mehr als lebenslang kann er nicht kriegen. Wir befürchten, der schießt wieder. Ja, ich finde das selbst beunruhigend. Aber es ist doch nicht mein Job, diesen Prall einzufangen. Er ist in der Nähe gesehen worden. Hier in der Nähe? Hm. In Stuttgart, Innenstadt. In einem Puff. Na ja, leider sind wir zu spät gekommen. Falls Ihr Bruder doch noch Kontakt mit Ihnen aufnimmt, würden Sie ihm dann bitte von uns... Was kann mein Bruder denn von mir wollen? Würden Sie ihm dann bitte von uns was ausrichten? Sagen Sie ihm, es kommt uns auf Pröll an. Nicht auf ihn. Wenn er uns hilft, Pröll zu fassen, dann kann Ihr Bruder mit unserer Dankbarkeit rechnen. Was heißt das konkret? Konkret? Ihr Bruder weiß schon, was das konkret heißt. Also, bis dann. Ja. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Guten Tag. Was möchten Sie essen? Ja, also Pizza nicht. Gibt's Kalbschnitzel? Mhm. Wiener Art oder Natur? Natur. Mhm. Sagen Sie dem Koch, der soll schon mal anfangen. Ich setze mich dann rein. Schau mir vorher noch kurz diesen Maiwald an. Ist nicht viel zu sehen. Da konnte sie recht haben. Außer Dr. Plüttners Bungalow und der Kunstdruckerei gab es nur noch die Reihenhausblocks für die Arbeiter und Angestellten. Und das Ausflugsrestaurant natürlich. Als ich zurückkam, hörte ich aus dem Nebenraum das typische Klicken von Billardbällen. Ich schaute kurz rein und achtete mehr auf die Kugeln als auf den Spieler. Hm. Guter Stoß. Hey. Ja, lang geübt ist halb vorne. Joe. Na ja, jetzt komm, jetzt stand nicht so verdattert da. Mach halt Hauerstößle, komm. Ich hab dich nicht gleich erkannt von hinten. Hab dich hier nicht erwartet, Joe. Du, ich hab Essen bestellt. Ich setz mir gern dazu, wenn du nichts dagegen hast. Gib's mir ein Frascati Seco aus. Okay. Ihr Kalbschnitzel. Dankeschön. Natur. Einen Frascati Secco bitte, Bella Signorina. Und Moment, ein Mineralwasser extra. Also ein Mineralwasser und ein Frascati Secco extra für Sie. Grazie. Als Verkäufer oder Kellner hättest du Karriere gemacht. Mit deiner kontaktfreudigen Art. Wie hast du mich gefunden? Ich habe deinen Trainer angerufen und gesagt, ich muss dir unbedingt geschäftlich sprechen. Der hat gemeint, ab heute Mittag wärst du dort zu erreichen und du diese Adresse bei dieser Dr. Blüttner. Lass Dr. Blüttner aus dem Spiel. Okay. Ich unterlasse überhaupt alles, was dich ärgern könnte. Warum bist du noch hier? Ich habe den Tausender angewiesen. Er liegt jetzt bei Pierre. Ich wollte ja rüber. Aber du hast ja gesehen, wie sämtliche Medien unseren Ausbruch hochspielen. Das Fernsehen hat sogar Fotos gebracht. Und diese Publicity verdankst du deinem Freund Bröll. Ja, ich an wenigstens dich. Aber der Bröll hat niemand draußen. Wo ist sein Bombatsch, hat er. Ich glaube, der probiert es bei einer Tankstelle oder im Supermarkt. Der muss ja gucken, dass er flüssig wird. Du rechnest damit, dass er... Kai, der muss. Und ich warte jetzt bloß ab, bis er die Großverhandlung auf sich zieht und dann nix wie ab über die Grenze. Hey, Bella Signorina, wo bleibt mein Frascati? Per favore! Sì, un momento! Ist dir eigentlich klar, dass ich überwacht werde? Ja, ich weiß, der gute Borowik. Oh. So, bitteschön. Dankeschön. Frascati. Du heust bestimmt Emma, gell? Emma? Jawohl. Ich heiße Angela. Ah, Angela. Ja. Und ich bin der Joe. Ah, wo bin ich, Joe? Ein Liebeskind? Kai, sicher eine Sexe. Diesen Borowik und die Frau. Joe, ich verpfeife dich im Borowik, wenn du mir bei Dr. Blüttner dazwischen fuchst. Meinst du das ernst? Todernst. Dieser Job ist meine beste Chance seit Jahren. Vermassel sie mir und du bist dran. Das tut weh, Kai. Wen habe ich denn außer dir? Der Vater schreibt überhaupt nicht mehr. Ach, scheiß doch auf den Vater! Du bist kein Kind mehr. Was brauchst du einen Vater? Du könntest selber schon Vater sein. Hat er dir geschrieben, Kai? Ah, aus Libyen. Wieder so eine Großbaustelle. Ich habe jetzt auch in Libyen einen Sprössling. Kaffeebraun oder sonst wohlgeraten, wie hier. Das ist wieder echt. Ach, diese dumme Sau. Ich habe die Karte zerrissen und durchs Klo gespült. Er macht überall Kinder, wo er auf Montage ist. Eigentlich nicht schlecht. Der Bröll hat gemeint, unser Vater tät halt aus seinem Leben rausholen, was drin ist. Das hat Bröll imponiert, hä? Na ja, irgendwie imponiert's mir ja selber. Dann bewunderst du deinen schlimmsten Feind. Hat der will halt Käuferfamilie-Glück im Reihenhaus mit dem Gartenzwerg neben der Tür. Das will ich auch nicht. Aber ich will so ein Spießerglück. Wenn du mir dazwischen kommst, dann sage ich Borowik, dass er dich abholen kann. Okay, Bruder Herz. Hab verstanden. Aber ich muss jetzt diese nächste Zeit überbrücken, bis die Fahndung nachlässt. Das verstehst du doch, oder? Mehr als 200 Mark kann ich dir nicht geben. Am besten will nicht. Gott, ich nehme jede Mark der Helga weg. Ich schreibe drauf, wenn ich sicher aus Europa weg bin. Das machst du nicht, Joe! Hey, Signori, was ist denn? Ach, der meint es nicht so, Angie. Ich ist bloß ein kleiner Schrei. Mia. Halt dich gefälligst raus aus meinem Leben. In einem Citroën sah ich ihn wegfahren. Joe hatte französische Wagen schon immer besonders gern geklaut. Aber was ging mich das noch an? Ja, grüß dich, Bea. Hallo. Grüß dich, Santa. Hallo. Ist das nicht ein herrliches Lüftchen heute ja, Abend? Schön, ja. Kommt rein, meine Lieben. Aber lobt mir zuvor meinen Herrn Wolf. Ist er nicht fleißig? Ja, enorm, ja. Ich habe mir gedacht, die Dame möchte vielleicht gerne am offenen Feuer sitzen. Oh, ja. Meine Lieben, ist das nicht ein herrlicher Indien-Summerabend? Blaues Blüschen, ja. Bedankt euch bei meinem tollen Herrn Wulf, dass ihr am Feuer sitzen könnt. Ich denke aber, es soll dein Bodyguard sein und nicht dein Hausmeister. Ja. Ach, wissen Sie, ich arbeite mich ganz gerne mal aus. Ein Ventil für den Triebstau, den er hier aufgebaut hat. Kommt rein. Das war mir nun unangenehm. Ich überlegte schon, ob ich zu Helga in die Stadt fahren sollte. Aber wir hatten ausgemacht, dass ich gerade die ersten Tage durchgehend in Maywald verbringen sollte, um zu testen, wie ich mich hier fühlte. Ich habe versucht, nicht hinzugucken, aber ich meine, ich weiß nicht. Oh, das Holz, wie lieb. Ich sag gerade, Herr Wulf, Sie haben sich zwar mannhaft beherrscht, aber lange Augen haben Sie schon bekommen, als ich so ganz oben ohne auf der Terrasse lag. Ich schichte mal auf, ist ja, recht. Ja, machen Sie mal. Also, mir ist das Thema genauso unangenehm wie deinen Herrn Wulf. Ach, nee, ja, soll es denn? Kann ich Ihnen helfen? Ja, gerne. Plötzlich von so viel Elektronik umgeben zu sein. Ach. Ich finde es gut, dass das Haus gesichert ist. Ach, ich mach mal auf, ja? Ja, bitte. Ich weiß schon, was es ist. Jetzt hast du es Essen. Oh Mensch, ich habe hervorragende Sachen bestellt. Was also hervorragend. Ihr werdet also ihr werdet überrascht sein. Angela? Sie? Bring dir die Klasse. Ja, sicher, bringen wir alles rein. Guten Tag, Signore. Antipasti Misti. Oh. Ja, sieht das wieder herrlich aus. Toll. Fantastisch. Ach, die Schockenbällchen. Aubergine. Wahnsinn. Irgendwelche Schrullen hat jeder Boss. Wer sich daran schon stört, der sollte gleich Stütze beantragen. Alles in allem gratulierte ich mir zu meinem idealen Job. Dass ich jeden Morgen um 6 Uhr früh aufstehen musste, machte mir nichts. Daran war ich gewöhnt. Ich stieg dann mit dem Meister der Kunstdruckerei in den sogenannten Tresorraum unseres Bungalows runter. Er suchte die Gemälde oder Grafiken aus, die an diesem Tag reproduziert werden mussten, und wir schoben die Ladung dann in einem gummibereiften Handwagen zur Druckerei. Abends hörte ich Herrn Wichtrup und seinen Handwagen wieder am Werkstor abzuholen und die Gemälde im Tresorraum im Keller des Bungalows zu verstauen. Das ist aber umständlich, Herr Wichtrup. Ja. Der Alte hat sich wohler gefühlt, wenn er die Bilder nachts in seiner Wohnung hatte. Die sind doch aber alle versichert, oder? Ja. Richtig versichern können sie auch bloß materielle Werte, aber keine Kunstwerte. Ah. Ja, ja. Der Alte, ja, war schon ein toller Hecht. Noch mit 60 Jahren hat er sich jeden neuen Porsche gekauft. Jedes neue Modell, so wie es rauskam. Und immer in Silbermetallic. Und was ist eigentlich gestorben? Infarkt am Steuer. Bei 180 auf der Autobahn. Ja. Aber dann ist die Frau Dr. Plittner ja sehr überraschend zu der Betriebsleitung gekommen. Ja, sowas geht über Nacht. Was hat sie eigentlich vorher gemacht? Studiert. Doktor gebaut. Doktor an was? Kunstgeschichte. So. Wer hat eigentlich den Betrieb gegründet? Der Alte doch. Sie hat ja bloß geerbt. Na, und wie hat er das gemacht? Mit Köpfchen, Herr Wulf. Was heißt das? Ja, angefangen hat er mit mir als Kunstdrucker. Aber der eine macht Kinder und der andere ist ein Ingenieur. Irgendwann hat er dann ein neues Computerdruckverfahren beim Patentamt anmelden können. Und von dem leben wir jetzt alle. Ihre Chefin in ihrem Luxusbungalow und wir in unserem Reihenhaus-Karnickelstelle. Soll ich Frau Dr. Plittner ausrichten, dass Sie mit den Wohnverhältnissen unzufrieden sind? Das habe ich schon gemacht bei der letzten Wiederhörung. Ich war mir inzwischen ziemlich sicher, dass ich mich gut einleben und mit den für mich wichtigen Leuten auch auskommen würde. Notfalls musste ich halt ein paar Freikarten für einen Kampf verteilen. Wenn sie mich in Aktion sahen, würden wohl alle in der Siedlung schnell überzeugt sein, dass ich der richtige Mann für den Job war. Auf dem Heimweg schaute ich wie jeden Abend im Gartenlokal vorbei. Ja, hallo, Angela. Angela. Tag. Hat kein Besuch für mich? Niemand gesehen. Ich schaue noch ins Billardzimmer. Prego. Kein Joe, Gott sei Dank. Ich sah Angela nach einer Weile beim Servieren zu. Sie hob nicht mal den Blick, wenn sie an mir vorbeiging. Lippenrot trug sie heute, in Glimmerpink. Neuerdings auch eine Perle im Ohr. Die hatte ich schon bemerkt, als sie die Antipasti zu Dr. Blüttner gebracht hatte. Wissen Sie, die beste elektronische Sicherung mit Außensirene und Rundumbeleuchtung nützt wenig, wenn es nicht Leute gibt, die den Alarm auch aufnehmen. Aber Sie sind doch jetzt da, Herr Wulff. Ja, schon. Aber ich soll übermorgen mit Dr. Blüttner nach Zürich fahren. Dann steht der Bunker noch mindestens 4 Tage leer. Wie ist denn bisher gehandhabt worden? Dr. Blüttner hat sich darauf verlassen, dass der Alarm in der Siedlung gehört wird. Sind es nicht sogar Ihre eigenen Arbeiter und Angestellte? Eben drum hat sie immer angenommen, dass die sich mit Löwenmut und bloßen Händen auf jeden Einbrecher stürzen. Das tun die auch. Die schon. Und wenn mal eine ganze Bande kommt? Bewaffnet? Male sie doch nicht den Teufel an die Wand. Der eine oder andere in der Siedlung wird ja Telefon haben. Da könnt ihr dann sofort zu uns durchgerufen werden. Haben Sie überhaupt genügend Beamte hier auf der Wache? Und besonders nachts? Wir können gegebenenfalls Verstärkung anfordern. Das dauert eine Zeit. Ja, wissen Sie, so ein Elektronikschutz bringt in der Stadt auch mehr als auf dem Land. Na, hören Sie mal, es ist doch vollkommen egal, ob das so auf dem Land ist. So ist es eben, Herr Wulff. Und wenn wir unsere Elektronik direkt mit Ihrer Wache zusammenschließen? Also, so viel ich weiß, dürfen bloß Behörden und Banken direkt auf die Polizei schalten. Privatleute nicht. Wir können regelmäßig bestreifen. Und das kostet aber auch so circa 500 Mark im Monat. Oder Sie kommen heute Nachmittag nochmal wieder. Da ist dann der Behördenleiter da. Der kann es Ihnen dann verbindlich sagen. Wo ist der denn jetzt? Schwerer Unfall, 3 Verletzte. Sie sehen ja, ich halte als Einziger die Stellung. Ich hätte die Polizeiwache Moorweiler auch mit dem Auto erreicht. Da ich aber ohne dies Trainingsrückstände hatte, war ich in meinen Jogginganzug gekrochen und hatte mich zu Fuß auf den Weg gemacht. Jetzt auf dem Rückweg sah ich die Lage kritischer als zuvor. Kein Mensch hätte bisher das Sicherheitsrisiko vernünftig durchkalkuliert. Auch wenn man wie Dr. Plüttner mehr als 10.000 Mark springen lässt. Elektronik allein ist kein Schutz gegen eine Gruppe von entschlossenen Männern, die ihre Waffen gebrauchen, wenn es ernst wird. Auf halbem Weg zwischen Moorweiler und Maiwald kreuzte mein Waldpfad einen landwirtschaftlichen Privatweg. Mir fiel ein Peugeot 504 auf, seitlich zwischen den Büschen. Was ist das denn? Kennzeichen S? Komisch. Ich joggte vorbei. Nur keine übertriebene Ordnungswut. Jeder von uns hat schon mal falsch geparkt. Ich bin nicht der Typ, der Autonummern aufschreibt und an die Polizei durchgibt. Dann machte ich aber doch wieder Halt. Langsam ging ich zurück. Wenn ich meine topografische Karte richtig gelesen hatte, dann musste einige hundert Meter weiter der Wald eine Einbuchtung haben. Und auf dieser Halblichtung musste ein landwirtschaftliches Nutzgebäude stehen. In der Scheune war jemand drin. Du willst doch nicht als Jungfrau sterben. Na gut. Ah, wegen des, hä? Gut, gell? Ja. No, no. Okay. Okay. Und wer ist? Wo ist denn Spanier, Schätzle? Ja. Mach's auch ganz zart. Okay. Ganz langsam. Oh, Ben. Du hast doch gar nicht dran. Lauf vorsichtig. Ich trottete zum Waldweg zurück. Ging mich nichts an. Null, wo Joe sich rumtrieb und mit wem. Das sagte ich mir und das dachte ich auch wirklich. Aber mein Magen fühlte sich an wie ein hautloses Tier auf einem Nagelbrett. Der Magen ist das Organ, mit dem ich auf Joe reagiere. Immer schon. Der sicherste Schutz für Hauseigentum ist immer noch der von Opa, der mechanische. Mit den paar Tagen bis zur Abreise nach Zürich konnte ich keinen perfekten Job abliefern. Immerhin sicherte ich die drei Eingangstüren zum Bungalow, Haustür, Terrassentür und die Tür zu meiner Einliegerwohnung mit Hintergreifhaken. Jedenfalls konnte kein Joe und auch kein Pröll die Türen jetzt einfach aus den Angeln stemmen. Die Zylinderschlösser verstärkte ich durch Beschläge, die außen bündig abschlossen und innen verschraubt waren. An den leicht erreichbaren Erdgeschossfenstern brachte ich abschließbare Griffe an und die Rollläden sicherte ich gegen Vorziehen oder Hochschieben durch fest verankerte Führungsschienen. Je mehr ich in der kurzen Zeit fertig brachte, desto friedlicher wurde mein Magen. So, ihr Gepäck ist drin. Die Rollläden sind alle unten. Auch die Türen werden nicht leicht zu knacken sein. Wer es versucht, muss im Scheinwerferlicht arbeiten und sich das Jaulen der Sirene anhören. Sie haben fantastische Arbeit geleistet, Herr Wolf. Bitte. Danke. So sicher habe ich mich noch nie gefühlt, wenn ich mich zum Flughafen fahren ließ. Ich gebe Ihnen recht. Ich steuerte umsichtig, hielt mich an jede Geschwindigkeitsbegrenzung. Es war heiß. Sie knöpfte ihre Bluse auf. Dann nahm sie ihren Rock von beiden Knien und fächelte damit ihren Beinen Kühlung zu. Sie sah meinen Seitenblick. Sie haben gesagt, ich soll mir keinen Zwang antun. Das sage ich immer noch. Kai, ich habe einen guten Bekannten in Zürich. Einen Freund. Naja, mit dem möchte ich viel zusammen sein. Früher, da sind wir mit dem Taxi rumgefahren. Er ist Maler. Sehr gut, aber nicht reich. Er hat keinen eigenen Wagen. Ich fahre Sie gerne in Zürich rum, wenn Sie das meinen. Tja, nur so, Kai, wenn er mich lange nicht gesehen hat und wir trinken abends noch eine Flasche Wein in einem Lokal und fahren dann heim zu ihm. Ja. Ich kenne den Uli. Er kann ausgesprochen zudringlich werden auf einem Autorücksitz. Ich meine nur, dass sie nicht in Verlegenheit geraten, wenn er mich küsst oder vielleicht zärtliche Sachen sagt. Na, so tolerant wie ein Schweizer Taxifahrer bin ich allemal. Kai, ich möchte nur nicht, dass Sie sich provoziert und ausgenutzt vorkommen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Falls ich mir mal so vorkomme, sage ich es Ihnen gleich, okay? Okay. Letzter Aufbruch, Swissair 3704 nach Zürich, Flugsteig 2. Last call, Swissair 37. Als sie zur Durchsuchung nach Waffen in der Kontrollkabine verschwand, ging ich zum Kiosk. Eine Abendpost, bitte. Reich. Dankeschön. Ja, bitte. Ach, was? Da haben Sie diesen Pröll schon wieder in Stuttgart gesehen. Ja, und wieder verpasst. Diese taube Nüsse, diese Nachtwächter. Vor Mitternacht brauchte ich nicht loszufahren, wenn ich um 10 am Vormittag vor dem Hotel Borolak sein sollte. Also konnte ich versuchen, Joe abzupassen. Das war jedenfalls mein Gedanke, als ich nach Maiwald zurückfuhr. Ich wollte Joe klarmachen, dass zwar der Bungalow leer stehen würde, ein paar Tage lang, dass er sich aber keine Illusionen machen durfte, dass ich das Haus absolut einbruchssicher präpariert hatte, dass er keine Chance hatte, auch nicht mit Pröll zusammen. Ich stellte den Mercedes im Moorweiler ab und näherte mich der Scheune zu Fuß. Auf einem Stapel Heu lag eine Decke, nicht ausgebreitet, sondern zusammengefaltet. Angela mochte das getan haben. Joe war noch nie einer, der gern hinter sich aufräumte. In einer Ecke unter einem Stein versteckt fand ich gebrauchte Präservative. Wahnsinn, Angela nahm also nicht mal die Pille. Das machte Joes Verhalten noch verantwortungsloser. Wie alt mochte Angela sein? Sie sah aus wie 17. Doch bei den Südländerinnen weiß man das nie so genau. Sie konnte auch erst 15, 16 sein. Liebe im Heu ist ja ganz schön, aber mit 15, ohne Pille und mit einem Mann, der gerade aus dem Knast kam und auf dem besten Weg zurück in den Knast war? Um meine Magenschmerzen zu betäuben, trainierte ich ein bisschen in der Scheune. Es wurde eben dunkel, als ich mich Dr. Plüttners Bungalow von hinten näherte. Ich ging unter den Fichten an der Umzäunung entlang. Alles schien in Ordnung. Als ich vorn das Gartentor aufschloss, schaltete ich damit automatisch die Schleife 1 der Außensicherung aus dem Alarm. Gartentor und Haustür. Mit dem Aufschließen der Haustür war die Raumsicherung abgeschaltet. Ich machte die Haustür wieder zu, trat an den Sicherungskasten und schaltete die Schleife 1 der Außensicherung wieder ein. Jetzt konnte ich mich frei im Haus bewegen, aber niemand konnte herein, ohne Alarm auszulösen. Jedem in der Siedlung war bekannt, dass der Bungalow elektronisch gesichert war. Über Angela hatte es sicher auch Joe erfahren. Glaubte er, den Alarm stilllegen zu können? Traute er Pröll dieses technische Kunststück zu? Das konnte ich nicht wissen. Und Joe konnte nicht unbedingt wissen, dass der elektronische Zaun sabotagegeschützt war. Schnitt jemand die elektrische Leitung durch, die vom Mast zum Haus verlief, so tötete er damit nicht etwa die Alarmanlage. Im Gegenteil, gerade dadurch wurde die Sirene augenblicklich eingeschaltet. Aber vielleicht war es beiden egal. Vielleicht wollten sie den Alarm kaltblütig durchstehen und zivile Störer aus der Siedlung oder Beamtete von der Polizeiwache Moorweiler mit Prolls Bumbatsch abschrecken, bis sie mit ein paar Gemälden auf dem Rücksitz davon waren. Es war schon gegen 10 Uhr nachts, als mir einfiel, dass ich nicht nur den Einbruch verhindern wollte, sondern auch Joes Verhaftung. Ich konnte sie nicht wollen. Mein eigener Bruder als Einbrecher? Das hätte mich den Job gekostet. Wer will sein Haus und seine Habe einem Bodyguard anvertrauen, dessen eigener Bruder kriminell ist? Ein Knacki. Ich konnte mich kaum dazu überwinden. Dann tat ich es doch. Ich schaltete nach der Raumüberwachung nun auch noch die Außensicherung aus dem Alarm. Wenn sie den Coup planten, dann sollten sie ihn jetzt durchziehen, heute Nacht, solange ich noch da war. Ich merkte, dass ich nah am Durchdrehen war. Sicher war auch Angst dabei. Nicht vor Joe, aber vor diesem Prüll. Es gibt keine Karategriffe gegen Kugeln, wenn sie mal abgefeuert sind. Um mich zu entspannen, machte ich einen Sicherheitsrundgang durchs Haus. Im Obergeschoss lagen 2 große Räume, jeweils mit Bad. Das kleinere war ein Gästezimmer, das größere Dr. Plüttners Schlafzimmer. Auch hier hatte ich die alten Fenstergriffe durch neue, abschließbare ersetzt. Ich kannte den Raum also. Auf den Spiegel hinter dem Doppelbett hatte ich in Dr. Plüttners Gegenwart allerdings nur einen flüchtigen Blick geworfen. Jetzt sah ich ihn mir genauer an. Ein Riesending, indirekt beleuchtet. Wasserbett übrigens. Ich sah die vielen Schränke und Schubladen. Irgendwo musste eine Schmuckkassette stehen. Ich verfluchte mich, dass ich Dr. Plüttner nicht danach gefragt hatte. Aber sie hatte immer nur von der Sicherung der Gemälde im Keller gesprochen. Nie von Schmuck. Ich selbst hatte auch nie bedacht, dass etwas anderes gefährdet sein könnte als die Kunst im Keller. Zehn Schubladen hatte ich wohl schon aufgerissen. In der letzten lagen nur Höschen, alle klein und dreieckig, aus Seide, durchbrochen gemustert, in mehreren Farben, aber vor allem in Schwarz. Wenn ich mit Helga Wäsche kaufen ging, entschied sie sich immer für die schlichten weißen Stücke, die man in Kaufhäusern für ein paar Mark bekommt. Wohl blieb ich dann manchmal stehen und schaute die Spitzenwäsche an, aber Helga lachte mich aus. Slip und Hemdchen 140 Mark, Kai. Ich glaube, das Erlebnis heben wir uns auf bis zum ersten Lottogewinn. Hier gab es das nun alles. Auch Büstenhalter. Trägt Helga nie, braucht sie nicht. Und sogar Strapsgürtel. Ganze Schubladen voll. Den ganzen Tag schon war mein Magen so sauer gewesen, als hätte ich Essig reingekippt. Jetzt tat er richtig weh. Mir war zum Kotzen. Es erleichterte mich, die Wäsche aus den Schubladen zu reißen und sie aufs Bett zu werfen. Ich vergrub mein Gesicht in den großen, parfümierten Seidenhaufen. Ich weiß nicht, warum ich mir selber so leid tat. Es ging mir doch gut. Ich hatte doch alles. Den Augenblick ausgerechnet suchten sie sich aus. Vorsicht, pass auf! Ich hörte Pröll nicht schreien oder nur wie aus einer anderen Welt. Meine ganze Konzentration galt Joe. Er wich zurück. Gut für ihn. Aber dann kam seine Hand hoch und es war ein Totschläger drin. Ein erhobener Totschläger stellt für einen ausgebildeten Karatekämpfer wie mich noch keine unmittelbare Todesgefahr dar. Warum ich trotzdem den tödlichen Fingerstoß gewählt habe, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hallo? Der Kriminalbereitschaft Offenburg? Ja, ich muss sofort den Hauptkommissar Borowick sprechen. Ja, Borowick! Dass ich einen Schock hatte, wurde mir erst klar, als es klingelte und zwei Schutzpolizisten vor der Tür standen. Mir schien nämlich seit meinem Anruf gar keine Zeit vergangen zu sein. Offenbar war ich neben dem Telefon zeitweise weggetreten. Ein Schupo ging drauf, der andere runter in den Keller. Ich kannte ihn von der Wache in Moorweiler. Schon kurze Zeit später kam er zurück. Die sind unten durch die Kellerrohrsteigstiege, Herr Wulff. Ach, ich habe gar nicht gewusst, dass es einen gibt. Die Gartentruhe hat drauf gestanden und den Rost verdeckt. Trotzdem meine Schuld. Warum habe ich mir die Baupläne nicht zeigen lassen? Tja. Ah, da ist Kripo. Da war weg. Ja, guten Tag. Wo ist es denn? Ja, dann geh schon mal drauf, ja? Mhm. Herr Wulff, Herr Borowick, wer ist es denn? Pröll nehme ich an. Und mein Bruder. Mein Bruder ist tot. Ah, das kann der Dr. Plüttner sein. Sie erwartet mich in Zürich. Ja, nehmen Sie nur ab. Ich gehe schon mal rauf. Wulff, bei Plüttner? Hallo, ich bin's. Joe? Ja. Jetzt gib nicht gleich aus deinem Fernsehlatschen, Brüderle. Ich weiß, dass es so spät ist. Aber wir sitzen gerade so gemütlich auf dem Montparnasse, der Pierre und seine Frau und ich. Na, und man denkt, jetzt rufe ich einfach mal durch und erzähl dir, wie der Eiffelturm in einer milden Nacht aussieht. Der ist nämlich hell angestrahlt, muss ich wissen. Hey, hallo, Kai, bist du noch da? Kann ich Pierre guten Tag sagen? Pierre! Und wirklich hörte ich dann meinen Sportsfreund im Apparat. Er sagte, Joe sei am Nachmittag plötzlich vor der Tür gestanden und habe die 1000 Mark verlangt. Und hier sei mein Bruder nochmal. Du, Kai. Ja, bitte? Ich danke dir für alles. Du meinst für das Geld? Ha, Geld ist ja auch alles im Leben, oder? Wie ist Wasser für den Fisch? Soll ich Angela einen Gruß ausrichten? Hat sie sich beschwert? Nein. Ist auch nicht zu erwarten. Herr Wulff, ja? Das ist nicht Pröll da oben. Sie haben einem anderen das Nasenbein zertrümmert. Was? Wem? Und Ihr Bruder ist eine Schwester. Kommen Sie mal mit. Meine Kollegin Annebrück kennen Sie ja bereits. Ja. Herr Wulff, wollen Sie im Ernst behaupten, Sie hätte diese Frau für Ihren Bruder Joe gehalten? Die Statur. Das muss genau die gleiche sein. Joe ist 1,78. Ja, zu die Schulterbreite. Na, auch der Haarschnitt. Und am Gesicht haben Sie keinen Unterschied bemerkt? Na, bemerken Sie am Gesicht irgendetwas? Ja. Was meinen Sie, Herr Doktor? Können Sie das Gesicht sauber kriegen? Mit Alkohol, sicher. Bitte. Das ist der gleiche Schmutz, mit dem die Leute sich für ein Fasching im Mohrengesicht schminken. schminken wir sie eben wieder ab. Danach vielleicht. Ja. Ja, so scheint es zu gehen. Erkennen Sie die Frau? Na, jetzt schon. Es ist eine aus der sogenannten Weibergruppe von Dr. Plüttner. Vorname Senta. Nachnamen weiß ich nicht. Wo ist denn Frau Dr. Plüttner jetzt? Im Hotel Borolac in Zürich. Ach, haben Sie die Nummer? Ja, Moment. Ja, hier. Danke, ich bin gleich wieder da. Ist in Ordnung. Herr Wulff, haben Sie Erklärung für diese Wäscheschau auf dem Bett? Nein. Ich habe auf meinem Bett, also unten in der Einliegerwohnung, da habe ich gepennt. Bin dann wohl durch ein Geräusch wach geworden. Mhm. Ich kam sofort raus in die Diele und horchte. Ich hörte Schritte im Schlafzimmer. Bin sofort die Treppe hoch und an der Tür im selben Augenblick angekommen, wo die zwei heraus wollten. Der eine hat sofort die Pistole gezogen, hielt ihn für Prell und handelte dementsprechend. Der zweite schwang einen Totschläger, hat ihn für meinen Bruder gehalten. Meine Abwehrbewegungen sind trainingsbedingt reflexhaft abgelaufen, in Hundertstel Sekunden, ohne bewusste Willensentscheidung. Er lag plötzlich da. Was soll er die denn im Schlafzimmer gesucht haben? Schmuck vielleicht. Und warum sind Sie dann ohne Schmuck rausgekommen? Der Mann lebt ja noch, fragen Sie ihn. Das wird er mir auch. So, also Folgendes. Ja, was sagt Dr. Plüttner? Senta Vurek, eine Lesbe, angeblich leidenschaftlich verliebt in Frau Dr. Plüttner. Das gibt's doch nicht. Und eine Wäschefetischistin ist ja auch noch. Warten wir's ab. Es wird allerdings erklären, warum die Wäsche rausgekramt ist und nicht die Schmuckkassette. Aber ich kann das einfach nicht glauben. Ich glaube das nicht. Die Mordkommission habe ich nicht überzeugt. Aber der Richter nahm mir meine Darstellung ab. Aus Mangel an Gegenbeweisen. Der überlebende Komplize sagte nämlich nicht aus. War auch besser für ihn. Als Schmuckdieb hätte er eine hohe Strafe bekommen. Als Komplize einer liebesverrückten Fetischistin, die bloß der Angebeteten an die Wäsche wollte, wurde er noch aus der U-Haft entlassen. Zu diesem Zeitpunkt saß Joe bereits wieder ein. Beim Grenzübertritt aus Frankreich erkannt und festgenommen. Und Prell war schon tot, nach einem Feuergefecht mit Polizisten in Kiel erschossen. Für mich wäre also eigentlich alles in Ordnung gewesen. Ich hatte einen kommoden Job, eine Chefin, die mich als Helden bewunderte, und ich hatte Helga. Was nicht mitspielte, war mein Magen. Ich verlor Kampfgewicht und Kondition. Unser Sportarzt verzweifelte. Naja, aber das wissen Sie ja alles. Deshalb liege ich ja jetzt auf Ihrer Couch. Ich habe Ihnen alles erzählt. Nichts ausgelassen. Wirklich alles? Kotzen Sie nicht Ihren Magen aus, Herr Wulff, sondern Ihren Kopf. An was denken Sie gerade? Das gehört eigentlich nur am Rande zu der Geschichte. Joe und ich gehen die Straße entlang, am Kiosk vorbei. Kaufst mir eine Cola, fragte. Du weißt doch, dass ich kein Geld hab, Joe. Du Kai, andere kriegen Taschengeld, warum wir nicht? Frag doch nicht so blöd. Plötzlich hebt er einen Stein auf und schleudert ihn nach dem Kiosk, direkt in den Schaukasten. Das Glas splittert, Joe rennt und ich stehe allein da. Der Kioskbesitzer kommt rausgeschossen auf mich zu. Saubub Dreckerter. Schon habe ich links, rechts zwei im Gesicht. Ich sage, es war mein Bruder. Ich weiß, ich hätte auf ihn aufpassen müssen. Tut mir leid, ich will es wieder gut machen. Was hat der Kioskbesitzer geantwortet? Geld will ich sehen. Wo bist denn du her? Ich heiße Cayetan Wolf. Unser Vater ist auf Montage. Meine Mutter arbeitet nur manchmal unregelmäßig. Sie hat kein Geld und versichert ist sie auch nicht. Es tut mir leid. Aber vielleicht kann ich ihren Schaden abarbeiten. Schon als Kind habe ich nicht Schwäbisch gesprochen. Wie reagierte der Mann? Er wurde unsicher. Hat vielleicht zu fest zugehauen, sagte er. Es war die Wut. Beinahe hätte er sich entschuldigt. Ich fragte, wann kann ich mit der Arbeit anfangen? Kommst halt morgen Mittag, sagt er, kannst du Ablade helfen? Dann fragt er noch, was hat denn dein Bruder Wölle, bloß Scherbe mache? Eine Cola, sagte ich. Das schien ihn zu rühren. Hilf Ablade, sagte er, dann kannst du Cola saufen, bis dir schlecht wird. Also, im Grunde ein Erfolgserlebnis für Sie. Ja, hört sich so an. Sie sind doch angetreten zum Abladen? Ja, sicher. Und haben meine Colas gekriegt. War ein freundlicher Mann. Viel Verständnis. Ich bin immer angetreten, wissen Sie? Zu jeder Arbeit. Und Joe ging inzwischen ins Schwimmbad. Darum habe ich jetzt auch mein Auskommen. Und er sitzt im Knast. Was denken Sie jetzt? Ich wollte es wieder umgekehrt. Joe hat ein besseres Leben gehabt als ich. Ein leichteres, meinen Sie wohl? Ist das so wichtig, wie man dazu sagt? Hm. Ich verstehe schon, Herr Wolf. Also gut, fangen wir an mit unserer Arbeit.